Menschen hoffen stumm, Jahr für Jahr, und wissen nicht auf was. Wie viele Wege muss man gehen, um am Ziel vor sich selbst zu stehen? Und wie das Wasser fließt, die Hoffnung folgt. Die Zeit klebt sich tief ins Gesicht. An manchen Tagen frage ich mich, sind wir nur alles Träume und suchen Löcher in der Wand?